Vor 52 Jahren hatte Genosse Kim Jong-il im Zetka der Partei der Arbeit Koreas seine Arbeit aufgenommen. Aus diesem Anlass gab es am 2. und 3. Juni in der Arbeiterpartei Ungarns und in der slowenisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Vorträge. Die Vortragenden hoben hervor, dank der Führung der Songun-Revolution durch Genossen Kim Jong-il hätten die Armee und das Volk der DVRK, die in der Geschichte beispiellosen harten Bewährungsproben und Schwierigkeiten mutig überwunden und das Banner des Sozialismus standhaft verteidigt.